Kundgabe 3907. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.10.1946. Wissen um Ursache der Verkörperung. Nicht Willkür, sondern Zweck. Dass ich euch das irdische Leben gab, sehet ihr, die ihr nicht um den Zweck eures Erdenlebens wisset, als eine Willkür, als eine Schöpferlaune an, die euch in die Welt setzte, nur zur Erfüllung irdischer Pflichten und Gesetze. Und da ihr nicht um die Ursache eurer Verkörperung auf Erden wisset, ist euch auch das letzte Ziel unverständlich. Das heißt, ihr glaubet nicht daran, so ihr euch nicht ernstlich über euren Daseinszweck Aufklärung zu schaffen sucht. Der ernstliche Wille nach einer solchen Aufklärung lässet euch auch dazu gelangen. Denn meine Himmelsboten sind ständig bereit, euch einzuführen in die Wahrheit, euch die rechten Gedanken zuzuleiten und euch also zu belehren über Sinn und Zweck des Erdenlebens und eure Erdenaufgabe. Solange ihr aber dieser Frage nicht näher tretet, solange ihr euch als willkürlich erschaffene Wesen auf Erden wähnet, solange ihr nicht mit der Schöpferkraft selbst euch verbunden fühlt oder diese Verbindung herzustellen sucht, so lange werdet ihr auch nicht streben nach Vollkommenheit, das heißt, die euch für die Erdenzeit gesetzte Aufgabe erfüllen. Denn einziger Sinn und Zweck eures Erdendaseins ist das Erreichen eines Reifezustandes, der euch frei macht von jeder materiellen Außenform, sowohl als auch von jeder Umhüllung eurer Seele, die ihr die Lichtzufuhr verwehrt. Suchet euch zuerst mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass ihr unvollkommen seid, dass ihr wohl aus der ewigen Schöpferkraft hervorgegangen seid, die von mir als einem höchst vollkommenen Wesen ausstrahlt, dass ihr also uranfänglich gleichfalls höchst vollkommen waret, doch zur Zeit eures Erdenwandels als Mensch diesen Vollkommenheitsgrad nicht mehr besitzet. Ansonsten das Leben auf Erden für euch nicht eine Kette von Mühseligkeiten und Nöten bis zum Lebensende wäre. Suchet euch über den Druck, der ständig auf euch lastet, die rechte Erklärung zu geben, dass ihr ein Kreuz benötigt, dass ihr Leiden benötigt in mancherlei Form, um dadurch eine Wandlung und Umgestaltung eures Wesens zu erzielen, und dass dies Sinn und Zweck eures Erdenlebens ist. Doch findet euch nicht mit dem Gedanken ab, dass ihr nur willkürlich erschaffene Erdenbewohner seid, die kommen und vergehen, gleich allen anderen, euch ersichtlichen Schöpfungen. Denn das ist euer Tod, weil ein solcher Gedanke euch träge im geistigen Streben macht, weil ihr dann nicht anders als irdisch gesinnt sein könnt und weil zur Wandlung eures Wesens vorerst ein ernstes Nachdenken gehört über euch selbst und über euer Verhältnis zum Schöpfer. Wähnet ihr euch nur als Produkte einer willkürlich wirkenden Schöpferkraft, so muss euch die Regelmäßigkeit, die Ordnung jeglicher Schöpfungswerke nachdenklich machen, die eine Willkür ausschaltet, sondern durch ihre Gesetzmäßigkeit auf einen weisen Gesetzgeber schließen lassen. Und ihr könnet daraus folgern, dass ein weiser Gesetzgeber nichts tut ohne Sinn und Zweck, dass ihr also auch Produkte seid einer in aller Weisheit wirkenden Macht. Und ihr könnt auch bei ernstem Nachdenken die Liebe dieser Macht erkennen, so ihr beachtet, dass Sinn und Zweck aller Schöpfungen immer das Erhalten und Bestehen anderer Schöpfungen ist und dass für alle lebendige Kreatur gesorgt ist, dass sie ihr Leben erhalten und tätig werden kann. Ihr könnet die Sorge um alle Schöpfungen in der Natur nicht dem Schöpfer des Ganzen abstrittig machen. Ihr müsstet sie anerkennen, wenngleich euch manches nicht voll verständlich ist und euch unweise erscheinen mag, solange euch das Verständnis mangelt. Doch dann müsstet ihr selbst euch als Wesen erkennen, die deshalb nicht vollkommen sind, weil ihnen das tiefe Wissen mangelt. Und ihr müsstet also nach Vollkommenheit trachten, indem ihr nach dem Wissen strebet, indem ihr euch gedanklich befasset mit euch unverständlichen Problemen und darüber Aufklärung begehrt. Dann wird euch Aufklärung werden und ihr werdet glauben lernen. Ihr werdet euch bewusst werden, dass ihr geschaffen seid von der Liebe, Weisheit und Allmacht eines Wesens, das höchst vollkommen ist. Und ihr werdet dieses höchst vollkommene Wesen anstreben. Ihr werdet bemüht sein, euch selbst in einen Zustand zu versetzen, in dem ihr euch mir nahen könnt und also eure Erdenaufgabe mit Eifer zu erfüllen suchen. Amen.